nichts da. Die Spreu trennt sich vom Weizen. Und wir stehen hier mit der Faust im Gegenwind. Wir haben euch alle überlebt, auch die schlechten Zeiten. Wir sind das beste Beispiel, dass man nur einen Weg im Leben geht. Wir sind die alten Herren, die alten Brüder, die alte Garde, für euch noch immer da. Wir sehen noch genauso aus wie früher. Die Fäuste stets geballt, die Gosse unser Leben, die Straße das Zuhause. Es ist der Glaube und der Wille, all das wird uns gefangen. Wir scheißen auf alle anderen, die nicht geblieben sind. Wir sind die alten Herren, die alten Brüder, die alte Garde, für euch noch immer da. Wir sehen noch genauso aus wie früher. Die Fäuste stets geballt, die Gosse unser Leben, die Straße das Zuhause. Die alte Garde, für euch noch immer da. Wir sehen noch genauso